Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Ute Christensen und Karl-Heinz Fiege, Gerd Hauke, Charles Renier und Heinz Schimmelpfennig in der Inszenierung von Dieter Eppler ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield. Ein gespenstisches Spiel, das sie in ein verwunschenes englisches Dorf entführen will. Haben Sie Mut? Dann kommen Sie mit zu einem Gruselgrab. Richard, fahr nicht so schnell. Ich will zurück auf die Hauptstraße. Es ist fast Mitternacht. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Ich hab dir gleich gesagt, dass Kartenlesen nicht meine Stärke ist. Hätte ja völlig genügt, die Abzweigung von der Hauptstraße mitzuzählen. Besser pfiffig ist das hier. Wir hätten uns irgendwo ein Hotel suchen sollen. Ach was, wenn wir die richtige Abzweigung genommen hätten, wären wir längst in Rexford. Na endlich. Wir kommen auf sowas wie eine Straße. Du, da ist ein Schild. Was steht denn da? Little Markham, eine Meile. Na, sieh nach, ob du es auf der Karte findest. Ja, Little Markham. Da ist es doch. Tatsächlich? Gute 20 Meilen sind wir abgekommen von unserer Strecke. Hier hast du uns nach links geschickt. Das war der Fehler. Vielleicht gibt's in Little Markham ein Gasthaus, wo wir übernachten können. Hm. Offen haben die bestimmt auch nicht mehr. Mein Gott. Was ist? Hast du denn nicht gesehen? Was? Die Leichen waren dort vorne an der Kreuzung. Mit Sarg und Kränzen. Bisschen ungewöhnliche Zeit für ein Begräbnis mitten in der Nacht. Aber Richard, du zitterst ja. Als kleiner Junge, weißt du, war ich Schlafwandler. Bin im ganzen Haus rumgegeistert und aufgewacht, allein und frierend in fremden Zimmern. Über uns hat eine alte Dame gewohnt. Als sie starb, haben sie es mir nicht gesagt. Eines Nachts, als ich wieder mal schlafwandelte und dann aufwachte, war ich in ihrem Zimmer gelandet und sah dort in einem offenen Sarg plötzlich ihr kaltes und starres Gesicht. Das war fast blau im Mondlicht. Hör auf! Und alles, was mit Toten zu tun hat, jagt mir seitdem einen panischen Schrecken ein. Bist du denn sicher, dass es ein Leichenwagen war? Ja, ich habe doch den Sarg gesehen. Und Männer mit Zylindern und den wächsernen Blumen an den Kränzen. Komm, fahren wir weiter. Aber bitte nicht wieder so schnell, ja? Ja, schon gut. Vorsicht! Oh. Mein Kopf. Sally. Sally. Oh. Sally. Fehlt dir etwas? Was ist denn passiert? Ich musste bremsen, weil irgendein Tier über die Straße gelaufen ist. Wir sind in Schleudern gekommen. Hast du dich verletzt? Der Kopf, es tut mir weh. Lass mal sehen. Du hast ihn dir angeschlagen. Du blutest ja an der Stirn. Nur eine Platzwunde. Wir sind im Graben gelandet. Kommen wir wieder raus? Zwecklos. Wir müssen den Rest zu Fuß gehen. Glaubst du, dass du das schaffst? Ich weiß nicht. Warte mal. Ich komme rüber zu dir. Hier. Nimm meine Hand. Steh auf! Es geht nicht. Mir ist so schwindelig. Ich hole Hilfe. Bleib im Wagen. Lass mich nicht allein, Darling. Bin gleich wieder da. Ich mache es so schnell wie möglich. Kein Mensch mehr unterwegs. Nirgends ein Licht. Aber immerhin eine Kneipe. Zur Weißen Eule. Hallo? Hallo! Bitte aufmachen! So, mach doch auf, verdammt noch mal! Was ist das bloß für ein Nest? Ist denn hier niemand? Hallo! Ich muss das woanders versuchen. ist ein Schild an der Tür. Dr. Buckley, eine Arztpraxis, wie scheint. Nur so ein Glück. Aufwachen! Aufwachen! Ich brauche Hilfe! Aber da ist doch Licht. Hinter den Bäumen. Es bewegt sich. Es muss also jemand da sein. Wo bin ich denn hier? Ein Friedhof. Erde zu Erde. Asche zu Asche. Nein. Nein! Richard. Sally. Schön liegen bleiben, Mr. Gordon. Wer sind Sie? Ich bin Dr. Buckley, der hiesige Arzt. Und der Herr hier ist Sam Stranger, der Inhaber des Dorfwirtshauses. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Sie sind in der Weißen Eule, Sir. Wir haben Sie für die Nacht untergebracht, in unserem besten Zimmer. Meine Frau. Ich muss zu meiner Frau. Ist ja alles gut, Rick. Ich bin noch da. Sally. Mein Kopf. Ja, den haben Sie irgendwo angeschlagen, weil Sie anscheinend nicht angeschnallt waren. Zum Glück ist nichts gebrochen. Ich weiß nur noch, dass ich Hilfe holen wollte. Und dabei sind Sie vor meinem Haus gelandet. Ich habe gedacht, Sie dreschen mir die Tür ein. Ich habe Sie schließlich bewusstlos vor dem Eingang aufgelesen. Niemand hat mich gehört. Mr. Stranger ist durch Ihr Klopfen und Rufen geweckt worden und gleich darauf bei mir erschienen. Ja, erst hatten Sie es bei mir versucht, Sir. Aber bevor ich ihn aufmachen konnte, waren Sie schon weitergezogen zum Haus von Dr. Buckley. Jedenfalls, dass Sie mit dem Wagen gekommen waren, lag auf der Hand. Wir sind ja Meilen von allem entfernt. Also haben wir erstmal die Landstraße abgesucht und den Wagen dann auch gefunden und Ihre Frau gleich mitgenommen. Alle waren sehr hilfsbereit, Richard. Ich bin noch in eine Beerdigung geraten. Was? Ja, in eine Beerdigung auf einem Friedhof. Es ist 1 Uhr nachts. Mr. Gordon, um diese Zeit haben wir keine Beerdigung. Und dann habe ich einen Schlag gekriegt auf den Kopf. Deinen Kopf hast du dir im Wagen angeschlagen, Rick. Ja, die Stirn. Da ist ja auch die Platzwunde. Aber woher habe ich wohl die Beule am Hinterkopf? Lass mal sehen. Er hatte wirklich eine Beule, Doktor. Ich weiß, Mrs. Gordon. Ich habe Ihren Mann untersucht. Vermutlich ist der Kopf erst nach vorn und dann gegen das Seitenfenster geschleudert worden. Und da war doch diese Glocke. Hast du die nicht gehört, Sally? Eine richtige Kirchenglocke. Nein, Richard, ich habe nichts gehört. Eine Glocke? Ja. Die müsste ich auch gehört haben, Mr. Gordon. Mein Haus liegt neben der Kirche. Und das von Sam ebenfalls. Es hat keine Glocke geläutet, Doktor. Na schön. Wir werden ja sehen, was morgen die Polizei dazu zu sagen hat. Ganz recht, morgen. Im Augenblick sind Sie ja völlig durcheinander und viel zu aufgeregt für ein vernünftiges Gespräch. So, und jetzt möchte ich, dass Sie das hier nehmen. Was ist das? Ein leichtes Beruhigungsmittel, damit Sie besser schlafen. Hier, nur haben Sie keine Angst. Ich vergifte Sie nicht. So. Ist alles in Ordnung mit ihm, Dr. Buckley? Ich denke, ja. Er ist noch etwas benommen, aber das ist kein Wunder. Ein paar Stunden Schlaf ist jetzt das Wichtigste. Seine fixe Idee mit der Beerdigung ist mir trotzdem ein Rätsel. Kurz vor dem Unfall haben wir von Beerdigungen gesprochen und einem Erlebnis, das er mal als Kind gehabt hat, wissen Sie? Ach so. Ja, dann dürfte das die Erklärung sein. Ich komme morgen früh wieder vorbei. Wahrscheinlich denkt er da schon gar nicht mehr daran. Aber wenn Sie glauben, Sie brauchen mich heute Nacht noch einmal, bitte zögern Sie nicht. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Was gibt's denn da zu flüstern? Nichts, Darling. Dr. Buckley will gerade gehen. Gute Nacht, Dr. Buckley, und vielen Dank. Ihnen auch, Mr. Stringer. Ach, gute Nacht, Mrs. Gordon. Und sehen Sie zu, dass Sie selbst auch ein bisschen schlafen. Sally, du glaubst mir nicht. Stimmt's? Aber natürlich glaube ich dir, Darling. Behandel du mich bloß auch nicht wie einen Idioten. Hast du nicht gesehen, was der Doktor getragen hat? Eine schwarze Krawatte. Zum Wohl, Major. Danke, Sam. Ah, Doktor. Morgen. Morgen. Trinken Sie einen Stout mit mir? Danke, Major. Aber ich bin auf meiner Runde. Hausbesuche. Hallo, Sam. Wie geht's dem Patienten? Besser als mir selbst. Trotzdem nörgelt er dauernd herum. Ja, meine Alte hat ihm das Frühstück ans Bett gebracht. Eins mit allen Schikanen. Und er beschwert sich, dass wir nicht seine Orangenmarmelade haben. Dafür ist sie aber umso netter. Nur ist mir rätselhaft, was sie an ihm findet. Oh. Auch Kaffee auf dem Herd, Sam? Sicher. Inspektor Wilkes, schon 11 Uhr und noch nicht mal gefrühstückt. Sitten sind das. Und so hat der Mensch Ferien. Tja, Sie Glücklicher können sich's erlauben. Ich dagegen war die halbe Nacht auf den Beinen. Schon gehört von Charlie und Major Kendrick. Danke, Sam. Sie auch eine Tasse, Doktor? Na, danke. Muss gleich weiter. Na, Charlie. Hat sich schon nach seinem Wagen erkundigt. Er braucht eine neue Vorderachse. Und die muss ich jetzt kommen lassen. Vor morgen. Das ist ja nichts zu machen. Mr. Stranger? Oh, da ist er. Ich verdrück mich lieber. Bringen Sie es ihm schon bei, Charlie, ja? Okay. Wiedersehen, alle Seiten. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Mr. Gordon. Madam, bin leider in Eile. Guten Morgen, Mr. Gordon. Gut geschlafen? Nein. Was ist mit meinem Wagen? Den haben wir in Farrells Werkstatt schaffen lassen. Mr. Farrell ist gerade gekommen. Charlie. Ja, wollen wir mal. Entschuldigung, Inspektor. Hals- und Beinbruch. Also von morgen ist er überhaupt nichts mehr. Sagen Sie bloß nicht, dass das junge Ding seine Frau ist. Doch, ist sie, Major. Wo und wie angelt sich ein Kerl wie der so ein Juwel? Na, wahrscheinlich hat er Geld. Ach, Mr. Stranger, gibt es da noch eine andere Werkstatt? Der Mann ist doch ein hoffnungsloser Fall. Er hat die einzige weit und breit. Hm. Dann braucht er sich natürlich nicht anzustrengen. Aber Richard... Gibt es wenigstens einen Wagen zum Mieten? Hey, der Herr will wissen, Charlie, ob du ihm einen Wagen vermieten kannst. Mit dem Einzigen, der in Frage käme, werden gerade die Ersatzteile aus Pulten geholt. Mit anderen Worten, wir setzen hier fest. Das Zimmer steht Ihnen und Ihrer Frau selbstverständlich noch zur Verfügung, wenn Sie das bekümmert. Ach, was mich bekümmert, ist einzig und allein der Gedanke, noch einen Tag in diesem lausigen Nest verbringen zu müssen. Ist das da drüben Ihre Werkstatt? Ja. Dem Schild nach... Sind Sie auch der örtliche Bestattungsunternehmer? Ganz recht, Sir. Dann müssen Sie mit der Beerdigung heute Nacht zu tun gehabt haben. Beerdigung? Mit was für einer Beerdigung, Sir? Davon wissen Sie natürlich nichts. So wenig wie alle anderen hier. Aber die Polizei wird in Kürze etwas davon wissen. Das lassen Sie sich gesagt sein. Der Herr hat vergangene Nacht was am Kopf abgekriegt, Charlie. Verstehe. Tja, wenn es schneller gehen sollte mit dem Wagen, wären wir selbst noch recht, Mr. Gordon. Aber wie gesagt, Wiedersehen, Inspektor. Wiedersehen. Wiedersehen, Sir. Wiedersehen. Habe ich richtig verstanden? Inspektor? Ja, Sir. Der Herr hier ist Kriminalinspektor Wilkes. Er macht hier Ferien. Kriminalinspektor Wilkes, wie ich höre. Mhm. Darf ich? Können Sie sich ausweisen? Na, wenn das hier offiziell wird, dann verabschiede ich mich hier. Hier wird ganz und gar nichts offiziell, Major. Übrigens, wenn ich vorstellen darf, dieser Herr, mit dem ich mich gerade unterhalten habe, als Sie dazwischen platzten, ist Major Kendrick. Eine führende Persönlichkeit in unserer kleinen Gemeinde. Er versteht sich wie kein anderer aufs Schießen, Jagen und Fischen, schlägt jeden am Billardtisch und ist ein Meister auf dem Klavier. Sehr erfreut, Mr. Gordon. Spielen Sie vielleicht auch Orgel? Sie werden sich wundern, ja. Haben Sie vergangene Nacht die Kirchenorgel gespielt? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen, mein Lieber. Nein? Natürlich nicht. Na, ich verabschiede mich jetzt. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Vielleicht um die Mittagszeit, Inspektor. Mr. Gordon. Ich hatte Sie gefragt, Inspektor, ob Sie einen Ausweis bei sich haben. Hab ich, in der Tat. Darf ich den mal sehen? Dürfen Sie nicht. Ich bin auf Urlaub, Mr. Gordon, und leiste mir eine wohlverdiente und überfällige Woche mit Fischen und Faulenzen. Und dafür braucht man keinen Ausweis. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Eine Anzeige gegen Unbekannt. Ich bin heute Nacht überfallen worden. Das nächste Polizeirevier, Mr. Gordon, befindet sich in Berkeley, rund 6 Meilen von hier. Wollen Sie die Telefonnummer? Berkeley 3972. Dauert es noch lange, Richard? Oh, Sally, das ist Inspektor Wilkes, meine Frau. Freut mich, Mrs. Gordon. Bitte nehmen Sie doch Platz. Auch einen Kaffee? Nein, danke. Sie sind Polizeibeamter? Ja, Kriminalinspektor. Und er weigert sich, mir zu helfen. Ach, davon kann doch gar keine Rede sein. Ich bin nur nicht imstande dazu. Von der Tatsache abgesehen, dass ich nicht im Dienst bin, sondern Urlaub mache, ist das hier nicht mein Revier. Ich habe hier keinerlei Amtsgewalt. Aber wenn Sie Anzeige erstatten wollen, weil Sie glauben, Sie sind glauben? Worden... Haben Sie die Beule an meinem Hinterkopf gesehen? Ja, Sir. Ich habe aber auch Ihren Wagen in Charlie Farrells Werkstatt gesehen. Beulen, wo man hinsieht, nicht wahr? Bilden Sie sich Ihr Urteil immer so schnell? Sie haben mich überhaupt noch nicht angehört. Gib mir eine Zigarette, Sally. Ja. Hier, Sie auch, Inspektor? Nein, danke. Hast du Streichhölzer? Ja. Wo hast du denn dein Feuerzeug? Ach Gott, was weiß ich. Im Wagen wahrscheinlich. Also, ich möchte Ihnen jetzt mal erzählen, was sich vergangene Nacht abgespielt hat, Inspektor. Es ist mir bekannt. Little Markham ist schließlich ein kleines Dorf, wo alle alles wissen. Sie haben eine Totenglocke läuten hören, waren Zeuge einer nächtlichen Beerdigung, erhielten einen Schlag auf den Kopf, richtig? Mehr oder weniger. Tja, Dr. Buckley hat gesagt, er hätte auf ihr stürmisches Klopfen hin die Tür geöffnet und sie auf dem Treppenabsatz gefunden. Zusammengebrochen zwischen den leeren Milchflaschen. Richtig? Ja, ich habe bei ihm geläutet, aber es ist niemand erschienen. Dann habe ich durch die Bäume Licht gesehen und bin darauf zugegangen. Die Kirchenglocke hat zu läuten begonnen. Moment mal. Die Kirchenglocke, sagen Sie? Ja. Nach Mitternacht? Ja. Mein Zimmer liegt unmittelbar zur Kirche hinaus. Ich habe nicht gerade einen Leichenschlaf, aber wenn die Glocke mitten in der Nacht losgelegt hätte, dann wäre ich bestimmt aufgewacht. Ich habe aber nichts gehört. Haben Sie was läuten hören, Mrs. Gordon? Mich darf man nicht fragen. Ich habe zu der Zeit noch in unserem Wagen gesessen. Und außerdem stand meine Frau noch unter einem leichten Unfallschock. Tja, ja. Wie Sie selbst auch, Mr. Gordon. Ich meine, halten Sie es nicht für möglich, dass Sie das Haus von Dr. Buckley gerade noch erreicht haben und während des Klopfens dann ohnmächtig geworden sind? Und dass Sie sich den Rest nur einbilden? Aber die Beule am Kopf bilde ich mir nicht ein. Vielleicht hast du sie dir geholt, als du vor der Tür von Dr. Buckley zusammengebrochen bist. Ach, red doch keinen Unsinn. Ich hab dir doch gesagt, was passiert ist. Wie auch immer, ich bin nicht im Dienst, also geht mich die ganze Sache nichts an. Ich hab Ihnen gesagt, wohin Sie sich wenden können. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Inspektor. Gern geschehen. Tja, wenn Sie mich dann bitte entschuldigen wollen. Ich mache einen kleinen Spaziergang ums Dorf, um mir Appetit fürs Mittagessen zu holen. Hätten Sie keine Lust mitzukommen? Nein, danke. Ach, ich eigentlich schon. Richard, komm, lass uns mitgehen. Wir haben doch weiter nichts zu tun. Na schön. Von mir aus. Sie werden feststellen, bei Tag sieht alles gleich viel freundlicher aus. Ich muss schon sagen, es ist eines der schönsten Dörfer, die ich gesehen habe. Wie aus dem Märchenbuch. Oberflächlich hat das Ganze vielleicht einen gewissen Charme. Aber wie viel Primitivität sich darunter versteckt. Beziehungsweise Unberührtheit. Wie vor 100 Jahren. Unberührt vom sogenannten Fortschritt. Nun, wenn es gefährlich ist, das Einkaufszentrum. Die zwei Läden? Ja, wozu denn mehr? Hier das Kolonialwarengeschäft und dort der Laden für alle sonstigen Bedürfnisse, samt Postamt. Muss herrlich sein, hier zu leben. So ruhig und friedlich. Sie haben recht, Inspektor. Bei Tag sieht das alles ganz anders aus. Ich fange schon an, mich zu fragen, ob er meine Fantasie nicht tatsächlich einen Streich gespielt hat. Ah! Da ist ja auch das Haus des Arztes. Und das Praxisschild. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Und der Pfad hier? Führt zur alten Dorfkirche. Können wir die besichtigen? Aber natürlich. Sie werden sehen, sie ist es wert. Bitte? Nach Ihnen. Das Tor. Durch dieses Eisentor bin ich heute Nacht gegangen. Oh nein, Richard, nicht. Oh ja, Richard, doch. Ich erinnere mich noch ganz genau an dieses Geräusch. Mr. Gordon, die Gartentür von Dr. Buckley leidet ebenfalls unter Ölmangel. Nur Ihre Antworten kommen immer wie geschmiert, Inspektor. Und welche Erklärung gibt es dafür? Hier. Wie kommt mein Feuerzeug hierher? Das ist Ihnen gerade aus der Hosentasche gefallen, Mr. Gordon, als Sie Ihr Taschentuch rausgeholt haben. Sicher, Richard, ich glaube auch. Shelley, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Es hat heute Nacht stark getaut und hier ist noch Schatten. Wenn Ihr Feuerzeug die ganze Nacht hier gelegen hätte, dann müsste es feucht sein. Darf ich es mal haben? Bitte. Oh, knochentrocken. Hier, fühlen Sie doch selbst. Ja, so gut. Vielleicht habe ich es in diesem Moment verloren. Das ändert aber nichts daran, dass ich heute Nacht hier gestanden habe. Hinter den Bäumen da drüben. Da hat sich der Trauerzug bewegt. Mit den Lichtern. Und dort? Dort muss das Grab sein. Er ist wie besessen. Ich mache mir richtig Sorgen, Inspektor. Ja, lassen Sie ihn. Besser, er überzeugt sich selbst. Na, Mr. Gordon? Ja, ich verstehe das nicht. Hier. Hier ungefähr, da war eine Grube mit ausgehobener Erde daneben. Nichts als Gras und Herbstblätter, Richard. Vielleicht täuschen Sie sich ja nur hinsichtlich der Stelle. Aber ich bin ganz sicher, dass es hier war. In liebevoller Erinnerung an Frances Victoria Cook. Hm? Ach, der Grabstein hier. Frances Victoria Cook, gestorben am 15. Mai 1882, im Alter von 4 Jahren und 11 Monaten. Sie wird uns unvergessen bleiben. Der Herr gibt. Der Herr nimmt. Kinder sind oft gestorben in jenen Zeiten. Deshalb hatten die Leute ja auch so viele. Wenn 4 oder 5 starben, blieben immer noch ein paar am Leben. Sie sind kinderlos? Ja, mein Mann und ich fanden das vernünftig. Wovon spricht ihr? Nicht weiter wichtig, Richard. Sollen wir umkehren? Nein. Ich habe es nicht geschafft, jemand aus dem Schlaf zu trommeln. Obwohl ich Lärm gemacht habe für 2. Erst war gar nichts zu hören. Nur Blättergeraschel. Dann sah ich Lichter hinter den Bäumen. Lichter, die sich bewegten. Und dann hörte ich leise die Totenglocke. Und eine Orgel. Plötzlich kam der Mond hinter den Wolken hervor. Es wurde mit einem Schlag hell wie am Tag. Ich sah schwarz gekleidete Menschen um ein Grab mit frisch ausgehobener Erde stehen. Und Kränze. Und eine Reihe polierter Särge. Ein Geistlicher sprach die Gebete, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und? Was und? Das war alles. In dem Moment bin ich niedergeschlagen worden. Und dann weiß ich nichts mehr. Bis zu dem Augenblick, in dem Dr. Buckley sich über mich beugte. In unserem Zimmer an der Eule. Sie haben von einer Reihe von Särgen gesprochen. Ja. Wie viele waren es? Das kann ich sagen. Davon sprichst du zum ersten Mal? Ja, ich erinnere mich auch jetzt erst wieder daran. Sie sagen, Sie hätten auch vor der Eule Ihr Glück versucht. Warum habe ich Sie da nicht gehört? Der Wirt hat doch Ihnen noch was zu trinken raufgebracht, bevor Sie ins Bett gegangen sind. Stimmt's? Na ja, ein Glas heiße Milch. Er hat was hineingeschüttet. Ein Schlafmittel. Aber ich bitte Sie, Mr. Gordon. Warum hätte Sam das tun sollen? Um Sie daran zu hindern, die gleiche Entdeckung zu machen wie ich. Ich hätte es sicher bemerkt, wenn mir ein Mittel eingeflößt worden wäre. Aber schön, gut, bitte. Bleiben wir bei Ihrer Geschichte. Können Sie den Geistlichen beschreiben, der bei der Beerdigung amtiert hat? Er hielt den Kopf gesenkt. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. War er alt oder jung, groß oder klein? Keine Ahnung. In Little Markham gibt es nur einen Geistlichen. Dann wollen wir den doch gleich mal fragen. Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie die Haushälterin hier? Bin ich. Und Sie sind Mr. Wilkes, nicht wahr? Ganz recht. Wir würden gern kurz den Herrn Pfarrer sprechen. Ob das wohl möglich ist? Ist es nicht. Leider. Er kann keine Besucher empfangen. Ich hoffe, er ist nicht krank. Doch. Doch seine alte Bronchitis. Ah. Er ist seit 3 Tagen schon nicht mehr aus dem Bett gekommen. Zu schwach, um aufzustehen. Verstehe. Ja, verzeihen Sie die Störung. Ich lasse ihm gute Besserung wünschen. Danke, Mr. Wilkes. Tja. Tja, sieht nicht so aus, als wäre er imstande gewesen, heute Nacht bei einem Begräbnis zu sein. Wollen wir jetzt nicht umkehren, Richard? Du solltest dich ein bisschen ausruhen. Wer ist der Alte da? Mit dem Schubkarren und dem Besen? Das ist Albert Briggs, der Messner. Ist er hier auch der Totengräber? So ist es. Möchten Sie sich mit ihm auch unterhalten? Warum nicht? Aber Rick, kannst du die Sache nicht endlich ruhen lassen? Morgen, Albert. Tag, Mr. Wilkes. Das hier sind Mr. und Mrs. Gordon. Sind auf der Durchreise. Madam. Sir. Mr. Gordon würde Sie gern was fragen. Er hat hier gestern nicht eine Beerdigung stattgefunden. Beerdigung? Nein, Sir. Nein? Hier gibt's keine Beerdigung, ohne dass ich davon weiß. Die letzte war vor 3 Wochen, die große. Die große? Ja, vom alten Sir William Markham. Vom Schloss. Sie meinen doch nicht den William Markham, den Millionär und Menschenfreund? Keinen anderen, Madam. Er hat hier gelebt? War ein Sohn dieses Ortes. Sein größter. Und wir sind sehr stolz auf ihn. Die Familie ist seit Urzeiten hier ansässig. Aber Sir William war der Letzte seines Geschlechts. Ja, das ist sein Grab hier, das ich gerade von Blättern säubere. William Bernard Markham. Er ruht in Frieden. Ja, er hat sein ganzes Vermögen für wohltätige Zwecke bestimmt. So an die 4 Millionen sollen es sein. Und er ist vor 3 Wochen gestorben und hier beigesetzt worden. So ist es, Sir. Und wer wurde heute Nacht beerdigt? Sir? Ich verstehe nicht. Die stecken doch alle unter einer Decke. Richard, du machst dich doch nur zum Narren. Nein, die Leute hier wollen mich zum Narren machen. Albert, haben Sie den Schlüssel zum Turm? Ja, Sir. Ich würde Mr. und Mrs. Gordon gern die Aussicht zeigen. Lohnt sich wirklich. Man sieht auch das Schloss und die ganze Gegend. Oh ja. Was meinst du, Richard? Du weißt ja gut, dass ich nicht schwindelfrei bin. Soll ich mit Ihrer Frau allein hinaufsteigen? Danke. Ich bin durchaus imstande, meine Frau zu begleiten. Ist es nicht so wichtig? Doch, doch. Also, los. Ja, wenn mir die Herrschaften dann bitte folgen wollen. Aber es braucht eine Menge Puste, darauf zu steigen. Nur, dass es wissen. Ich bin gleich oben, Madam. Alles in Ordnung, Richard? Natürlich. Wir können ja eine Pause einlegen. Nicht meinetwegen. So, da wären wir. Was sagen Sie? Einfach atemberaubend. Schau nur, Richard. Da, linke Hand. Zwischen den Bäumen. Das ist das Schloss der Markums. Darling, schau dir das an. Ja. Das ganze umliegende Land bis dort hinten zu dem Waldrücken gehört zum Besitz. Den Park und den Garten sieht man von nirgendwo anders so schön. Albert war übrigens Sir Williams Obergärtner. Ja, ja, ich hatte auch noch ein paar Leute unter mir. Wo ist denn Ihr Mann? Richard? Richard! Ich sehe mal nach. Ah! Mr. Wilkes! Mr. Wilkes! Ah! Richard! Er ist abgerutscht! Ich komme nicht bis zu ihm hin! Rick! Nicht bewegen, Mr. Gordon. Nicht nach unten sehen! Sehen Sie hierauf, zu mir! Halten Sie sich mit der einen Hand fest und geben Sie mir die andere. Albert! Ich kann nicht. Albert, packen Sie mich am Gürtel. Aber fest! Ja, Sir. Achtung, Richard! Jetzt! Vorsicht! Ich hab ihn! Richard! So, bitte. Bitte, Sally. Alles in Ordnung, Mr. Gordon? Ja, danke. Wie ist denn das nur wieder passiert? Mr. Gordon hat... Ich werde Ihnen sagen, was passiert ist. Er wollte mich über die Brüstung stoßen. Was? Ist doch nicht wahr. Doch. Nach all der Aufregung, Mr. Gordon, wollen wir Sie jetzt erstmal nach Hause bringen. Ich beschuldige diesen Mann des Mordversuchs. Schon gut, Sir. Ich werde der Sache nachgehen. Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Gordon? Nein, es geht schon. Komm, Richard. Lass mich los. Ich komme schon allein zurück. Also, Robert, was war nun los? Ach, der hat sich über die Brüstung gelehnt und aufgeregt auf irgendwas da unten gedeutet. Naja, und da hat das Mauerwerk nachgegeben. Ja. Haben Sie gewusst, dass Gefahr bestand? Ach, nur, dass das Mauerwerk seine Mängel hat, nicht? Das versteht sich ja bei dem Alter. Aber nicht, dass es so brüchig ist. Tja. Und was war das nun, was Mr. Gordon so in Aufregung versetzt hat? Herein. Hallo, Mrs. Gordon. Wie geht's Ihrem Mann? Es geht so, Inspektor. Dr. Buckley hat ihm ein Beruhigungsmittel gegeben. Haben Sie den Kerl vorhin verhaftet? Nein. Warum nicht? Ich habe ihn befragt. Und? Er sagt, Sie hätten aufgeregt nach unten gedeutet und dabei habe sich das Mauerwerk der Brüstung gelöst. Versteht sich, dass er das sagen würde. Nur ich bleibe dabei. Er hat mich gestoßen. Sein Wort steht gegen das Ihre. Ach, dann lüge ich also. Nein, Mr. Gordon. Aber Sie befinden sich in einem überreizten Zustand, was sicher kein Wunder ist. Aber warum sollte der alte Mann dich denn umbringen wollen, Richard? Warum? Weil ich etwas gesehen habe, was man nur von dort oben aus sehen kann. Zwischen der Rückseite der Kirche und der Friedhofsmauer einen kleinen Haufen mit Kränzen. Unverwelkten Kränzen von jener Beerdigung, die angeblich doch gar nicht stattgefunden hat. Das hat er Ihnen wohl nicht gesagt, nicht wahr, Inspektor? Doch, Mr. Gordon, das hat er und wir haben uns die Sache auch angesehen. Und? Ein Grashaufen vom letzten Mähen mit einigen verwelkten Blumen aus der Kirche obendrauf. Aber keine Kränze. Die hat er rechtzeitig beiseite geschafft. Und wenn? Warum hätte er sie vom Turm stoßen sollen, nachdem sie nichts als einen Grashaufen mit verwelkten Blumen erspäht hatten? Er hat Ihnen wohl kaum verraten, was ich noch erspäht habe, oder? Ein Grab. Genauer, ein Rechteck im Rasen. In einem anderen Grün als ringsum. Unübersehbar ein eingesetztes Stück. Hören Sie, Mr. Gordon, ich habe gerade bei Ferrell in der Werkstatt vorbeigeschaut. Ich bin wirklich der Meinung, je schneller Sie von hier wegkommen, desto besser. Sie bringen die Leute im Dorf durcheinander, sich selbst und Ihre Frau. Lassen Sie meine Frau aus dem Spiel! Ferrell hat schnell gearbeitet, der Wagen ist fertig und Sie können sich wieder auf den Weg machen. Das wäre für meinen Mann im Augenblick wohl kaum das Richtige. Sehen Sie nur, wie seine Hände zittern. Sie selbst fahren nicht? Nein, leider. Wir werden noch eine Nacht bleiben und morgen früh fahren. Sagen Sie den Leuten, ich werde Sie in Ruhe lassen. Vorausgesetzt, man lässt mich in Ruhe. Inspektor. Inspektor Wickes. Inspektor. Was ist da geworden? Ich gehe noch mal auf den Friedhof. Graben. Was? Wie viel Uhr ist es denn überhaupt? 3 Uhr nachts. Wann sind Sie übergeschnappt? Ich habe 2 Schaufeln in Sams Geräteschuppen gefunden. Und ich werde herausfinden, was sich unter dieser Grasstelle verbirgt. Mein Gott, nochmal, Sie können doch nicht einfach einen Grab öffnen. Dazu brauchen Sie eine gerichtliche Genehmigung. Wieso? Wenn doch niemand dort begraben worden ist? Wenn ich mir alles nur eingebildet habe, bin ich verrückt. Das ist klar. Also muss ich mir Gewissheit verschaffen. Und ich mach's auch allein. Aber lieber wäre es mir, Sie als Zeugen dabei zu haben. Als Zeugen? Wozu denn dann 2 Schaufeln? Tja, wozu? Also? Jetzt brauche ich erstmal eine Zigarette. Auf dem Tisch dort liegen welche. Auch eine? Nein, danke. Dabei wollte ich nur noch halb so viel rauchen. In den Ferien. Ich will Ihnen ehrlich sagen, Mr. Gordon, dass mir eine Menge an Ihnen nicht gefällt. Aber Sie sind eisern und haben Mumm, das muss man Ihnen lassen. Die meisten an Ihrer Stelle hätten schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Werfen Sie mir mal meine Hose rüber. Wie tief müssen wir denn noch graben? Wie tief liegen Särge im Allgemeinen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nur die Maße für Blumenzwiebeln. Da ist was. Wo ist die Taschenlampe? Hier. Können Sie da noch etwas Erde wegkratzen? Moment. Ja. Das ist ein Sarg. Und ein neuer dazu. Man riecht noch den Lack. Da. Was denn schon wieder? Daneben. Daneben scheint noch einer zu sein. Und darunter sind vermutlich noch mehr. Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Gordon. Das geht für mehrere Leute hier. Da kommt ein Messingschild zum Vorschein. Ist ein Name drauf? Nein, ohne. Tja, wir werden den Deckel abnehmen müssen. Wohl oder übel. Ich habe einen Schraubenzieher dabei. Kompliment. Ja. Sitzen wenigstens noch nicht fest. So. Was ist? Ich dachte, ich hätte ein Geräusch gehört. Muss mich getäuscht haben. Und das alles im Urlaub. Ich bin um Jahre gealtert. Ja, so. Jetzt können wir ihn abnehmen. Knochen. Ein Skelett. Ein sehr altes. Aber in einem neuen Sarg. Und heimlich beigesetzt. Soll ich die anderen auch nur öffnen? Nein, wir haben doch genug gesehen. Gehen wir jetzt nach Hause und holen Hilfe. Ja? Wo warst du denn, um Gottes Willen? Ich wache auf und das Bett neben mir ist leer. Wir haben das nur in meiner Einbildung existierende Grab ausgehoben. Wir? Inspektor Wilkes hat mich begleitet. Er telefoniert gerade. Wir haben 4 Särge entdeckt. Funktioniert nicht, das verdammte Ding. Oh, Mrs. Gordon. Sie haben niemanden erreicht? Nein. Bemühen Sie sich nicht weiter, Inspektor. Sam, haben wir Sie geweckt? Nein. Ich habe Sie und Mr. Gordon das Haus verlassen sehen, Richtung Friedhof. Da konnte ich mir schon denken, was Sie vorhatten. Und jetzt haben wir Sie erwartet und die Telefonleitung unterbrochen. Wir? Mit der Geschichte haben mehrere zu tun. Kommen Sie heraus, meine Herren. Sie kennen ja alle schon. Dr. Adam. Buckley, Major Kendrick, Albert und Charlie Farrell. Ja, wir sind Ihnen eine Erklärung schuldig, Mr. Gordon. Aber der Inspektor sollte besser weghören. Das ist etwas zu viel verlangt, wenn hier ein Verbrechen begangen worden ist, wie es scheint. Das ja. Und nicht nur eines. Doch vor langer Zeit. Vor sehr langer sogar. Vor einem halben Jahrhundert. Als Sir William so um die 30 war. Sir William Markham? Ja, Mrs. Gordon. Er war sein Leben lang ein höchst seltsamer Bursche gewesen. Verschroben, hat nie geheiratet. Und immer alleine in dem großen Haus gewohnt. Das hat ihn zu einem Exzentriker gemacht. Und? Ja, er galt als harmlos. Aber das war er nicht. Zur besagten Zeit wurden offenbar die Dienstmädchen im Schloss häufig gewechselt. Sir William ließ sie sich aus einem Waisenhaus schicken, 17- oder 18-jährige junge Dinger, ohne Eltern, ohne Verwandte, die dankbar und glücklich waren, eine gute Stelle zu finden, sollte man denken. Aber anscheinend suchten sie eine nach der anderen das Weite, ohne zu kündigen oder eine Adresse zu hinterlassen. Und Sir William blieb nichts anderes übrig, als sich wieder und wieder an die Anstaltsleitung zu wenden und um Nachschub zu bitten. Und damit war es eines Tages zu Ende. Man weigerte sich, ohne einen Grund anzugeben. Aber jetzt sollte vielleicht besser Albert weiter erzählen. Er war ja Gärtner im Schloss. Na ja, da müssen wir einen Sprung machen von 50 Jahren bis zum Tod von Sir William vor 3 Wochen. Ich und meine Leute sind zunächst weiter unserer Arbeit nachgegangen, hatten ja noch unsere Gehälter. Da gab es ein Stück Gelände hinterm Haus, da durfte nie was gemacht werden. War eine richtige Wildnis draus geworden in all den Jahren. Na, und das konnten wir uns jetzt endlich mal vornehmen. Da mussten wir alles umgraben dort und dabei sind die Gebeine zum Vorschein gekommen. Ich habe erst gedacht, die wären vom Tier. Bis ich der Schädel dazu fand. Ja, da bin ich zu unserem Doktor gelaufen. Warum nicht zur Polizei? Ach, wozu sollte jemand von außen seine Nase reinstecken? Ja, der Doktor hat sie ja auch untersucht, nicht? Ja, es waren die Überreste eines jungen Mädchens, die rund 50 Jahre in der Erde gelegen haben mussten. Die Sache kam mir nicht geheuer vor und ich habe Albert dazu gebracht, noch etwas weiter zu graben. Und so kam noch ein Skelett zum Vorschein und noch eines und noch eines. 4, alles in allem. Die davongelaufenen Mädchen. Daran konnte es eigentlich keinen Zweifel geben. Wie sie ums Leben gekommen waren, konnten Sie nicht feststellen? Nein, nicht mehr nach so langer Zeit. Ich rief die anderen zusammen, um mit ihnen zu beraten, was wir tun sollten. Was gab es denn da zu beraten? Sie hätten die Polizei verständigen müssen. Ja, und wem hätte das dann was genutzt, Inspektor? Sir William war tot, die Mädchen waren tot. Nur eines wäre dabei herausgekommen, eine Sensationsgeschichte, die unser friedliches Dorf in einen Rummelplatz verwandelt hätte. Fernseh- und Rundfunkteams wären angerückt, Neugierige von überall her zusammengeströmten Haufen Polizisten hätte den ganzen Park umgepflügt, umschwärmt von, ach, Reporter, Horden, denen nichts willkommener gewesen wäre als ein weiterer Fund. So haben wir einstimmig beschlossen, Stillschweigen zu bewahren. Dadurch ist ja niemand zu Schaden gekommen. Andernfalls wäre nichts als Unheil gestiftet worden. Und wir haben die 4 Mädchen ordentlich beigesetzt auf geweihtem Boden und mit allem Drum und Dran. Charlie Farrell hat die Särge gezimmert, Kränze wurden besorgt und unser Pfarrer hat den Trauergottesdienst gehalten. Alles, wie sich's gehört. Dann war er also mit von der Partie. Und warum ist er nicht hier? Ach, wir haben dem alten Mann eine diplomatische Krankheit verordnet. Er steht voll auf unserer Seite, aber als Geistlicher hätte er ja nicht gut lügen können, wenn Sie ihn ausgefragt hätten. Im Übrigen, Ihre Ohren haben Sie nicht getäuscht. Ich habe auch Orgel gespielt. Überhaupt eine würdige, zu Herzen gehende Totenmesse um Mitternacht. Wer hat mir den Schlag auf den Kopf versetzt? Ich hatte schon gehofft, Sie würden nicht mehr darauf zurückkommen, Sir. Ich war es. Ich bitte sehr um Vergebung. Und das ist die ganze Geschichte. Wir haben ein längst verjährtes Verbrechen vertuscht und dafür dem Dorf seinen Frieden bewahrt. Und Sir William seinen guten Namen. Jetzt können wir uns Ihnen nur auf Gnade oder Ungnade ausliefern und Sie bitten, dieses Geheimnis mit uns zu bewahren. Nun, Inspektor. Tja, es ist ja nichts Böses geschehen. Und außerdem bin ich hier, um Ferien zu machen. Ich erkläre mich also bereit, alles zu vergessen, was ich gehört habe. Und Sie, Mrs. Gordon? Ich finde, Sie haben richtig gehandelt. Ich werde den Mund halten. Danke. Sie auch, Mr. Gordon? Ich werde die zuständigen Behörden über die Angelegenheit voll informieren. Und von Ihnen erwarte ich das Gleiche, Inspektor. Man hat mich vergangene Nacht überfallen. Man hat mich einen Lügner genannt und mich als Narren hingestellt. Und man hat mir selbst Anlass gegeben, an meinem Verstand zu zweifeln. Und da sagen Sie, Inspektor, es sei nichts Böses geschehen? Gegen diesen Mann erstatte ich hiermit in aller Form Anzeige wegen versuchten Mordes. Gegen Albert? Den Gärtner? Gegen mich, Sir? Gegen Sie, Mr. Briggs. Sie haben versucht, mich vom Kirchturm zu stoßen. Und Sie, Inspektor, haben Ihre Untätigkeit damit gerechtfertigt, dass ihm das Motiv gefehlt habe. Jetzt kennen wir es. Ich hatte zu viel herausgefunden. Ich schwöre es Ihnen, es war ein Unfall. Mein Wagen ist noch fertig, Mr. Ferrer. Ja, Sir. Gut. Dann werden wir jetzt unsere Sachen packen und fahren. Bevor sich hier noch weitere Unfälle ereignen. Komm, Sally. Und Sie, Inspektor, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, was ich gesagt habe. Ich bleib dabei. Na, Doktor. Haben Sie den beiden Lebewohl gesagt? Ja, ja. Die sind weg. Selbst schuld. Ja, es war noch reichlich früh, aber ich könnte jetzt ein Whisky vertragen. Ja, ich auch. Sie würden nicht kurz die Bar aufmachen, Sam? Hm? Wenn uns der Herr Inspektor nicht verpfeift. Nehmen wir den Inspektor wieder auf, hat ja doch nichts genützt. Schade, Jack, dass du es nicht nötig hast, dir dein täglich Brot zu verdienen. Hättest gar keinen schlechten Polizisten abgegeben. Alle Whisky? Ja, ja. Aber nur... Na dann, auf Kosten des Hauses. Oh. Kinder haben die beiden keine. Nein. Ich hätte sonst nicht fertig gebracht. Ach, du hast ihm die Tablette verpasst. Ja. Damit er wach bleibt, habe ich ihm gesagt. Die müsste ihn so etwa in einer halben Stunde außer Gefecht setzen. Ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie die Schnellstraße erreichen. Hast du dich um die Bremsen noch kümmern können, Charlie? Ja, klar. Hatte doch schon alles vorbereitet. Für den Fall, dass er nicht mitspielen würde. Nur gut, dass unser Padre nicht dabei war. Das hätte er nicht mal mitgemacht. Aber was für eine Wahl hatten wir? Eben. Das musste wohl sein. Schenk uns noch einen Einzelnen, meine Runde. Ja? Was ist? Polizei. Verzeihen Sie die frühe Störung. Hat bei Ihnen ein Ehepaar Gordon übernachtet? Allerdings, Sergeant. Bitte kommen Sie rein. Danke. Ja, aber Sie sind noch vor Tagesanbruch abgefahren. Naja. Ihnen ist hoffentlich nichts passiert. Doch. Mr. und Mrs. Gordon hatten einen Unfall. Ach. Ach, nichts Ernstes. Sie sind zum Glück sehr langsam gefahren. So? Ja, nur im Schritttempo. Aber die Bremsen, die haben plötzlich versagt. Ja, gut, dass Sie die Schnellstraße noch nicht erreicht hatten. Dann ist Ihnen also nichts passiert? Nein, nein. Nur, dass Mr. Gordon völlig weg ist. Aber nicht deswegen. Wir vermuten eher Drogen oder Medikament. Da wird sich herausstellen, wir lassen sein Blut untersuchen. Ja, mit den Bremsen, da scheint was nicht gestimmt zu haben. Wo geht's denn hier zum Friedhof? Zum Friedhof? Wieso? Naja, Mrs. Sorgen, die hat uns so eine komische Geschichte erzählt. Wollen kurz nachsehen. Kommen dann später nochmal bei Ihnen vorbei. Zum Friedhof geht's dort entlang. Warum sind die eigentlich nur Schritttempo gefahren? Sie sind auf einen Leichenzug gestoßen. Dürfte ihnen das Leben gerettet haben. Ausgerechnet. Mr. Gordon scheint Angst zu haben vor Toten und so. Wollte um keinen Preis überholen. Nettes Dorf, muss ich schon sagen. Ist so friedlich. Ja, Sergeant. Nicht wahr? Ein Gruselgrab. Es wurde geöffnet und sein Geheimnis gelüftet in dem Kriminalstück von Rodney David Wingfield, das wir heute aus Studio 13 brachten. Mit Karl-Heinz Fiege und Ute Christensen als Richard und Sally Gordon, Charles Renier als Dr. Buckley, Gernot Duda als Sam Stringer, Heinz Schimmelpfennig als Major Kendrick, Gerd Hauke als Jack Wilkes, Gerd Andresen als Charlie Farrell, Anfried Krämer als Albert Briggs, Egon Schäfer als Dorfpfarrer, Lilo von Plüskow als dessen Haushälterin und Walter Kreie als Polizist. Ton und Schnitt Walter Jost und Angelika Haller, Regie Dieter Eppler. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 26. November 1984 im Süddeutschen Rundfunk.